Wir sind jung, wir sind dumm, Kopf nach unten, immer stumm. Zwar nicht nett, auch nicht fies, wir sind Zombies. Morgens wach, Handy an, Facebook auch, stets am Mann. Dann chatten und WhatsAppen, wir sind Deppen. Zum Frühstück brauch ich dann den Selfie-Stick. Wem's gefällt, heile Welt, Daumen hoch, wir sind doof. Schwimmt ne Fliege in der Suppe, schick ein Foto in die Gruppe. Fährt ein Auto an die Wand, bleibt's Handy in der Hand. Gefällt mir hier, gefällt mir da, stets online verfügbar. Kommentier, folge mir, ich brauch kein Papier. Zum Frühstück brauch ich dann den Selfie-Stick. Wem's gefällt, heile Welt, Daumen hoch, wir sind doof. Wir sind jung, wir sind dumm, Kopf nach unten, immer stumm. Zwar nicht nett, auch nicht fies, wir sind Zombies.